الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles auf Gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte mit euch heute einige Ayat besprechen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt angesprochen hat. Und wenn wir diese chronologische Reihenfolge verinnerlichen, sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten alaihi salatu wasalam lehrt, ihn den Weg weist, ihn, wenn es darauf ankommt, festigt, ihm die Augen öffnet, sein Herz erleuchtet, ihn aufweckt alaihi salatu wasalam. Und wir sehen, dass Allah Azza wa Jal zu jeder Begebenheit seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam in die richtige Richtung gewiesen hat. Schauen wir uns einmal ganz auf Anfang an. Und wir möchten das, warum schauen wir uns an, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in jeder Situation offenbart worden ist, damit wir uns ebenfalls danach orientieren, daran richten. Denn unser Prophet alaihi salatu wasallam hat traurige Zeiten, unglückliche Zeiten, schwere Zeiten, leichte Zeiten durchgemacht und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm entsprechend Ayat herabgesendet. Und wir möchten ebenfalls uns daran orientieren. Deswegen, auch wenn unser Prophet alayhi salatu wassalam im Quran al-Karim direkt angesprochen wird, bedeutet das nicht, dass du nicht davon einen riesigen Prophet rausschlagen kannst. Schauen wir uns zum ersten Mal an. Allah subhanahu wa ta'ala hat am Anfang, liebe Geschwister, seinen Propheten mit den Worten lies im Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat, der den Menschen erschaffen hat aus einem Blutklumpen oder aus einem Anhängsel, lies, und dein Herr ist der Edelste, der dich das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, der den Menschen gelehrt hat, was sie nicht gewusst haben. So hat Jibril alayhi salatu wasalam seinen Propheten sallallahu alayhi wasalam den Koran gelehrt. Als es dann darauf ankam, diese Botschaft weiterzugeben und zu verbreiten, und diese Botschaft, es braucht, dass man natürlich eifrig ist und nicht unaufmerksam ist, so hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten offenbart und ihm gesagt: O du Verhüllter, o du, der dich mit seiner Decke eingehüllt hast, steh auf und warne. Steh auf und warne, denn die Zeit zum Warnen ist gekommen, denn die Zeit bis zum Tag der Auferstehung ist nicht mehr lange, ist nicht mehr weit. Und so hat Allah Azza wa Jal ebenfalls offenbart, اقتربت الساعة, das heißt, die Stunde ist nahe gerückt. Steh auf und warne diese Menschen, bevor sie der Tod ereilt, ohne dass sie darauf vorbereitet sind und noch bevor der Tag der Auferstehung eintreffen wird und die Strafe für sie fällig wird. Steh auf und warne, denn diese Art der Warnung beinhaltet, impliziert eine Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala und impliziert natürlich auch eine Form der Ibadah für Allah azza wa jall. Und so sagte er subhanahu wa ta'ala, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, das heißt, und deinen Herrn, so verherrliche ihn als den Größten. Und wie geschieht das? Mit dem Salah. Und für das Salah ist die Voraussetzung, dass man sich gereinigt hat. Und so sagte Allah azza wa jall danach, وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ, das heißt, und deine Kleider, die reinige. Und weil der Tauhid zerstört wird durch die Beigesellung, dadurch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Partner macht, so sagte Allah azza wa jal, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, und den Götzendienst, den meide. Meine lieben Geschwister, und da man, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, sich für ihn klein macht und sich für ihn erniedrigt, ziemt es sich nicht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber seine Gunsterweisungen erwähnt, und als würde man die Ibadah machen für Allah subhanahu wa ta'ala, in dem Sinne, dass man ihm Vorhaltungen macht. Auf Arabisch, man, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, mach mir keine Vorhaltungen, das heißt, bete mich nicht an, indem du sagst, ich mache das für dich, sondern das ist doch letztendlich dein eigener Prophet, den du daraus stehst, und Allah subhanahu wa ta'ala hat von deiner Ibadah überhaupt rein gar nichts, und von deinem Unglauben genauso schadet es ihnen nicht, subhanahu wa ta'ala. Diese Da'wa, die impliziert ist in Steh auf und warne, bedarf, liebe Geschwister, eine riesige Portion an Geduld. Und so sagte er danach im 7. Vers darauf folgend: وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, und für deinen Herrn übe Geduld. Und da diese Ibadah, damit meine ich der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Da'wah zu Allah azza wa jall, ein gefestigtes Herz braucht und einen stabilen Iman braucht und einen starken Charakter braucht. Und das heißt, man muss erstmal mit sich selbst anfangen, bevor man überhaupt aushalten kann, was einem entgegnet wird von den Menschen, wenn man mit ihnen über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala spricht. So hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten erst einmal befohlen, in der Nacht aufzustehen und zu beten. Ja, ayyuhal muzzammil, o du Verhüllter, steh auf in der Nacht. Steh auf in der gesamten Nacht, bis auf einen Teil davon. So war es in Surat al-Muzzammil in den ersten zwei Ayat. Das heißt, steh auf, verlass dein Bett, lass deine Ehefrau beiseite. Steh auf, o du, der du Angst hast, steh doch auf und verrichte dein Gebet, denn die Angelegenheit, die dir anvertraut worden ist, ist wahrlich gewaltig und ist wahrlich von großer Bedeutung. Steh auf in der gesamten Nacht, bis auf einen Teil davon oder die Hälfte davon oder etwas weniger oder füge sogar noch etwas hinzu und trage den Koran al-Karim wohlgeordnet vor. Und da Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass dieser Koran al-Karim eine Botschaft ist von Allah azza wa jall, deren Umsetzung nicht ohne weiteres, ohne Anstrengung und die Da'wa zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht ohne Reaktion sein wird, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt: Vorsicht, sinngemäß, achte darauf, sei vorsichtig, bereite dich darauf vor, die Worte, die du von Allah bekommen wirst, sind schwerwiegende Worte. Schwerwiegende im wahrsten Sinne des Wortes und schwerwiegende hinsichtlich der Bedeutung. Denn die Leute werden das nicht alle akzeptieren. Und es fällt ihnen vieles davon schwer. Und auch die Umsetzung ist für jeden Muslim mal leicht und mal schwer. Und so sagte er subhanahu wa ta'ala: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wir werden auf dich ein schwerwiegendes Wort hinabsenden. Meine lieben Geschwister, und als es dann anfing, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Islam öffentlich gesprochen hat, dann sollte er sallallahu alaihi wasallam mit seinen nächsten Verwandten zuerst beginnen. Und dann hat Allah zu ihm gesagt: Und warne deine nächsten Verwandten. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Er sollte mit ihnen erst beginnen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie ihr sehr schön sehen könnt, begleitet. Von der Da'wah mit sich selbst, von der Da'wah im Insgeheimen, von der leisen Form der Da'wah bis zur lauten Form der Da'wah, wodurch andere Menschen gewarnt und ihnen frohe Botschaften verkündet werden. Und wodurch warnt er sie? Er warnt sie durch den Tag der Auferstehung. Er warnt sie durch die Strafe und er versucht, ihren Eifer zu stärken, dadurch, dass er ihnen vom Paradies etwas verspricht und vom Paradies erzählt und von den Gnaden Allahs und von den Hasanat, die er den Gutestuenden subhanahu wa ta'ala festgeschrieben hat. Als dann eine Zeit eingetroffen ist, in der Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann keine Offenbarung gegeben hat, da sagten die Ungläubigen damals zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sein Herr verabscheut ihn, sein Herr hat ihn im Stich gelassen. Und sie sagten: Gott bewahre, sogar sein Satan hat ihn im Stich gelassen, weil sie glaubten nicht, dass das von Allah subhanahu wa ta'ala kam. Und dann, nach gewisser Zeit, erinnert Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt: Wadduha, bei der Morgendämmerung, Wadduha, beim Vormittag, Allah schwört beim Vormittag und bei der Nacht, wenn sie sich verfinstert, dein Herr hat dich weder im Stich gelassen, noch verabscheut er dich. Dein Herr hat dich weder im Stich gelassen, noch hat er dich außer Acht gelassen. Dein Herr hat dich also nicht vergessen. Aber wahrlich, wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula, das Jenseits ist für dich besser als das Diesseits. Und dein Herr wird dir geben und dann wirst du zufrieden sein. Dein Herr wird dir geben und dann wirst du zufrieden sein. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache gemacht, aus der wir, liebe Geschwister, unglaublich viel lernen können. Und zwar hat Allah azza wa jall seinen Propheten erinnert an die Gunsterweisungen, die Allah ihm gegeben hat in der Vergangenheit. Erst einmal vor seinem Prophetentum, als er noch ein Kind war, als er noch ein Waisenkind war und man ihn aufgenommen hat. Danach später, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn so sehr erhöht hat, dass Allah in keinem Adhan erwähnt wird, ohne dass sein Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls erwähnt wird. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Das heißt, wir haben dein Ansehen erhöht. Es gibt keinen Menschen, der den Islam annimmt, ohne Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen und seine Einzigartigkeit und zu bezeugen und danach zu bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Deswegen, was sagen da die Menschen? Was sagen sie über dich, diese Behauptungen? Und das zeigt, liebe Geschwister, dass der Mensch es braucht, dass man ihn erinnert an die Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala, da der Mensch leider sehr vergesslich ist. Der Mensch vergisst, was Allah ihm in der Vergangenheit alles gegeben hat. Und er sieht manchmal nur diese eine schlechte Situation vor seinen Augen und dann denkt er, dass die ganze Welt sich verfinstert hat. Und wenn er vergleichen würde, was Allah subhanahu wa ta'ala an Gunsterweisung, an Ni'am über ihn ausschüttet, in dem gleichen Moment, an dem es ihm gerade schlecht geht, dann wird er sich wundern über sich selbst. Und deswegen braucht der Mensch, dass er immer wieder erinnert wird an die Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen, dass er seinem Herrn dankbar sein soll. Dass er seinem Herrn dankbar sein soll, nach all dieser Geschichte, nachdem die Leute ihn dachten, er hätte ihn im Stich gelassen und Allah ihn an seine Gunsterweisung erinnert hat, hat Allah ihm auch noch gesagt, jetzt sollst du mir dankbar sein und hat zu ihm gesagt, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Das heißt, wenn du frei bist, dann strenge dich an. Was heißt das? Das heißt, wenn du Zeit hast und du nicht beschäftigt bist mit der Dunya, dann wende dich deinem Herrn subhanahu wa ta'ala zu. Wende dich ihm im Gebet zu. Wende dich ihm in deinen Bittgebeten zu. Denn wenn du gib dir auch noch dabei Mühe. Das ist die Dankbarkeit, liebe Geschwister, die wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber bringen. Und dieser Prophet alayhi salatu wassalam, so hat Allah ihn begleitet von Situation zu Situation, damit er letztendlich vorbereitet ist auf die Reaktionen der Menschen. Die einen haben ihn beleidigt, die Nächsten haben ihn angegriffen, die Nächsten haben ihn, liebe Geschwister, bekriegt, die anderen haben ihn versucht zu erwürgen, die Nächsten haben ihn tatsächlich geschlagen, die Nächsten haben ihn, liebe Geschwister, unter der Gürtellinie beleidigt. Aber jetzt ist die Frage, ist dann diese Religion und dieser Koran al-Karim, den Allah seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, war das nicht dann letztendlich Ursache dafür, dass er unglücklich geworden ist in diesem Leben? Und Allah subhanahu wa ta'ala antwortet in Surah Taha, indem er sagt, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Taha sind zwei Buchstaben der arabischen Sprache. Allah sagt, Taha, wir haben den Koran auf dich nicht herabgesandt, damit du unglücklich wirst, sondern eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung. Und dieser Koran al-Karim, liebe Geschwister, hat Allah seinen Propheten und uns herabgesandt, damit wir ihn zu einem Vorbild nehmen, damit wir ihn vor unseren Augen setzen und danach handeln, damit dieser Koran al-Karim uns den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala erleuchtet und damit wir in diesem Koran al-Karim immer die Zufriedenheit finden. Und damit möchte ich, liebe Geschwister, enden und sagen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verschiedene Situationen und Phasen in seinem Leben durchgemacht. Er hat gute Zeiten und schlechte Zeiten gehabt. Er hat glückliche Zeiten gehabt, aber auch traurige Zeiten hat er durchgemacht, sallallahu alaihi wasallam. Ihm wurden mit Familienmitglieder geboren, aber es wurden auch Familienmitglieder getötet. Es sind Menschen in den Islam eingetreten, es sind Menschen in den Islam ausgetreten. Er hat, alaihi salatu wassalam, seine Heimat verlassen, aber hat eine neue Heimat gewonnen und so weiter und so fort. Und das bedeutet für uns, liebe Geschwister, welche Situation auch immer wir in unserem Leben durchmachen, so finden wir im Koran al-Karim, so finden wir in der Sunnah, in der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Situation, die noch viel gewaltiger ist als das, was unser einer heutzutage vielleicht durchmacht. Und deswegen, wenn man diese Ayat verinnerlicht und sich versucht, in die Lage zu versetzen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn es einem mal schlecht geht, wenn man einmal Beklommenheit fühlt, wenn man mal bedrückt ist, wenn man mal traurig ist, wenn man mal ein Problem hat und nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man sich in die Lage des Propheten sallallahu alaihi wasallam versetzt, dann wird man letztendlich nicht nur über sich selbst lachen, sondern diese Trauer und diese Beklommenheit und diese Erdrücktheit wird zweifellos einem entgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, diesen Koran Karim zu unserem Vorbild zu machen, zu unserem Quell der Glückseligkeit. Denn wenn jemand nach Glückseligkeit und wenn jemand nach innerer Ruhe sucht und wenn jemand nach Zufriedenheit in diesem Leben sucht, wo möchte er denn suchen, außer in den Worten Allahs, die er uns als Anleitung für dieses Leben, uns als Anleitung zum Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist uns diesen Weg vorausgegangen, as-Sirat al-Mustaqim, und die Sahaba sind ihm ebenfalls gefolgt, radiallahu ta'ala anhum. Und wir brauchen nicht mehr machen, als diesem Weg nachzugehen, damit wir am gleichen Ziel ankommen, wo auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns schon 1400 Jahre voraus angekommen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dies umzusetzen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.